Der polnische Regisseur Paweł Pawlikowski für seinen Film Cold War, der Breitengrad der Liebe, schon den Preis für die beste Regie bekommen. Der Film gilt jetzt aber auch als Anwärter auf den Europäischen Filmpreis, der nächsten Monat in Sevilla verliehen wird. Und zwischendurch, nämlich genau heute, kommt der Film auch in die deutschen Kinos. Ich werde bei dir bleiben, überall und bis in alle Ewigkeit. Aber ich muss dir etwas sagen. Ich bespitzle dich. Das waren ziemlich genau 12 Sekunden, die aber auch schon ziemlich klar machen, worum es im Kern geht in dem Film. Mehr wollen wir jetzt natürlich von unserer Kritikerin Anke Lewicke erfahren. Schönen guten Morgen erstmal von Ihnen. Guten Morgen. Wir müssen, glaube ich, sogar noch ein bisschen zurückgehen, denn natürlich müssen Sie erklären, wer sind überhaupt die beiden und wie kommt es dazu, dass sich da bei denen Politik und Liebe so vermischen? Ja, der Film heißt ja Cold War und man bekommt es mit zwei Künstlern zu tun, die ihren Ausdruck suchen. Und es ist eben die Frage, ob sie den finden können in der Nachkriegszeit in Polen. Zunächst, der Film setzt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein, lernen wir Viktor kennen. Er fährt durch Polen, er sucht folkloristische Musik, weil diese soll dann genutzt werden, um neue Identitäten zu stiften. Also er macht das im Auftrag des neuen Regimes und beim Vorsingen lernt er eben Sula kennen. Das ist eine ungestüme junge Frau. Die beiden verlieben sich ineinander und er ist so der Romantiker und sie ist die Pragmatikerin und er spürt irgendwann, dass er eben den Jazz nicht leben kann, den er gerne spielen möchte. Und sie kann aber einfach, geht mit dieser Folklore-Truppe immer auf Reisen. Und das wird auch alles immer populärer. Er nutzt dann die Gelegenheit, sie sind in Ost-Berlin nach Paris zu fliehen. Sie kommt nicht mit, aber sie sehen sich trotzdem eben immer wieder dann in seinem Pariser Exil. Sie sind wieder miteinander, also ganz eng. Das ist wirklich voller Begehren, alles erzählt. Aber trotzdem sind sie sich eben fremd. Sie kann ihn im Pariser Exil nicht wieder entdecken. Und so geht das über 15 Jahre hin und her und man kann sagen, es ist wie in einem klassischen Melodram. Es sind die äußeren Ereignisse, die wirklich diese Liebe zwingt, sich immer wieder neu zu finden. Pawlikowski dreht ja gerne in Schwarz-Weiß. Das war zum Beispiel auch bei seinem Oscar-prämierten Film Ida so. Und diesmal ist es, glaube ich, auch so. Und da muss ich sagen, bei sowas wie Cold War verstehe ich es spontan eigentlich. Man denkt ja an diese schwere, bleierne Zeit damals. Aber die Bilder, also ich habe da auch das Gefühl, sowas in Schwarz-Weiß ist ja fast schon Klischee, oder? Nein, eigentlich ist es sehr schön. Und ich meine, Sie haben ja Ida schon gesagt, der Film war ja auch in Schwarz-Weiß gedreht. Es ging ja um eine junge Frau, die von der Vergangenheit eingeholt wurde, die eben erfahren musste, was ihren Eltern im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und hier hat das Schwarz-Weiß auch ganz viele verschiedene Facetten und es ist immer auch so hypnotisch. Am Anfang hat es sowas sehr Dokumentarisches, wenn man durch Polen reist, wenn man dann in Paris ist, dann kommen da auch so mehr Lichter hinzu, dann ist es auch das Paris, was man so denkt, da wird auch mit diesem Klischeebild gespielt, so Paris, Hauptstadt der Liebe, das ist wirklich ganz schön und dann wird es eben immer, nachher geht es wieder zurück nach Polen, dann gibt es so eine poetische Tristesse, also das macht schon immer Sinn und der Film, was ich ihm so hoch anrechne, er hat ja so einen epischen Rahmen von 15 Jahren, aber wirklich, hier Pawlikowski ist ein Meister der Auslassung. Also manchmal werden 2 Jahre übersprungen und man ist aber direkt wieder in der Situation drin, ganz gegenwärtig. Und ich glaube, durch diese Konzentration entwickelt der Film seine emotionale Kraft und diese verschiedenen Stationen, Jahre werden dann auch durch musikalische Themen miteinander verbunden. Und der Film ist eigentlich ein Musikstück und diese beiden Liebenden haben ihre ganz eigene Melodie. Es fällt mir fast schwer, jetzt irgendwie auf Farbe umzuschalten, aber wir machen das jetzt. Der nächste ist ein Farbfilm, so viel darf ich schon verraten. Es ist der Film Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot und es geht da um die Beziehung zwischen Robert und Elene, einem Zwillingspaar und wie diese Beziehung genau ist, was das Besondere ist, das hat Philipp Gröning, der Regisseur des Films in Deutschlandfunk Kultur, so beschrieben. Naja, die beiden sind halt wie so eine Symbiose, also wie ein Doppelplanet. Ein Doppelplanet, für die, die es nicht wissen, ist ja sozusagen ein sehr eng umeinander herumkreisendes Gebilde aus zwei Planeten, wo natürlich die Fliehkraft und die Gravitationskraft genau gleich stark sind, weil sonst wäre es ja kein Doppelplanet. Und so sind diese Zwillinge wie so ein Doppelplanet, die rasen umeinander herum und wollen eigentlich ununterbrochen voneinander weg, aber gleichzeitig hält es sie in dieser engen Symbiose. Und ich glaube, aus so einer Symbiose sich zu befreien, da kommt es schon auch zu einem Knall. Da will ich jetzt natürlich wissen, Frau Lebeke, wie inszeniert hat in diesem Knall. Ja, ich würde mal sagen, als Urknall. Das ist ein Urknall mit vielen kleinen und größeren Vorexplosionen, aber dann auch ganz vielen Momenten, so die man als Ruhe vor dem Sturm bezeichnen könnte. Und wie bei vielen Zwillingen ist es auch hier bei Robert und Elena, dass sie so in ihrer ganz eigenen Welt leben, ihre eigenen Rituale haben. Aber sie spüren eben, dass sie auch immer mehr Gefangene ihrer Symbiose sind, dass sie sich befreien müssen. Und der Film spielt dann genau an der Schwelle zum Erwachsenen werden, also kurz vor dem Abitur. Er hilft ihr bei der Philosophieprüfung. Und es ist ja so bei Jugendlichen in dieser Zeit, ist so, Philosophie wird mit so einer schönen Ernsthaftigkeit betrieben. Und es geht eben immer um Heidegger und die Frage der Zeit. Und der Film schafft es wirklich, diese subjektive Zeit der Zwillinge einzunehmen. Und gleichzeitig spüren sie aber, dass auch ihre Zeit abgelaufen ist. Und deshalb versuchen sie, diese Gegenwart noch mal zu dehnen. Und der Film ist so, gibt ihnen noch mal so den Spielplatz. Sie können noch mal Kinder spielen, es ist Sommer. Sie können aber auch Erwachsene spielen und die Spiele werden auch immer grausamer und der Film hat auch so seine ganz eigenen Spielregeln, wie überhaupt Philipp Gröning so ein Monolith in der deutschen Filmlandschaft ist. Also der Film ist schon eine Herausforderung, aber er nimmt einen auch mit in einen letzten Sommer voll schönem Licht und dieses Gefühl, es könnte ewig weitergehen. Herzlichen Dank. Kann es bei uns jetzt leider nicht. Ich würde gerne noch mehr hören. Anke Lebeke über zwei Filme, die heute in die deutschen Kinos kommen. Was mir schon mal bei beiden gefällt, sind die Titel. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, lautet der eine. Und Cold War, der Breitengrad der Liebe, der andere.